um an dem 28. internationalen Marathon-Wettkampf um den Preis Man Yongdae, der zum Tag der Sonne ausgetragen wird, teilzunehmen, trafen die Sportler aus Ruanda, Marokko, Kenia, Äthiopien und der Ukraine am 6. April mit einer Maschine in Pyongyang ein.